Tischlein, nem Blaumann auf dem Bauch. Heute servier ich Rapper, meinen Aalen, lass sie kauen. Nicht von dieser Welt, sie sind nur Kings in ihren Traum. Schlössern ausgedacht in einem Instagram-Account. Alles Models, Designer, Junge, möchte gern Millionäre. Kein Strich durch die Rechnung, durchlöcher sie mit der Schere. Was der Unterschied ist, ich trau mich nicht mal zu protzen. Denn jedes Superlativ in Bezug auf meine Skills wäre untertrieben. Kurt Cobain nur als MC und ohne Depression. Ich rufe zum Konzert, sie versammeln sich wie vor dem Petersdom. Rapper rücken nachzüglich, doch ich schlag sie unermüdlich. Platz so weit entfernt, ich sage nicht mal nah, wenn wir uns grüßen. Was für selbe Stufe zwischen uns herrscht, eine große Kluft. 3 Wochen ungeduscht, ich würde noch nach Rosen duften. Wenn ich sterbe, konserviert mich in der Pyramide, umgeben von meinen Zeilen in Stein gemeißelt wie Hieroglyphen. Menschen fliegen zum Mond, spalten Atome, doch manche Menschen sind einfach nur hohl. Das ist der Unterschied. Der eine reißt bei Twitter einen Witz, bei Pizza und Fritten. Der andere, da sitzt hinter Gittern, das ist der Unterschied. Menschen werden Helden, manche verändern die Welt, doch die meisten Menschen sind einfach beschränkt. Das ist der Unterschied. Einige von uns preisen die Kunst, reisen herum, doch die meisten hier sind einfach nur dumm. Das ist der Unterschied. Sie sagen, ich sei reich für die Rente und dass ich mit Musik meine Zeit nur verschwende. Ja, tut mir leid, doch ich find einfach kein Ende, obwohl längst jeder weiß, ich bin bereits ne Legende. 3000 Hände, oben wie ein Dach, denn die Mucke haut dich um, wie's nur ein Drogendealer macht. Jede Strophe, jeder Satz, denn es zählt nicht, wie viel Kohle jemand hat. Ich bin ohne aufgewachsen, trotzdem wurde aus mir was. Wenn du so schlau bist, warum wohnst du dann im Knast? Das heißt doch, irgendwo hast du wohl schon wieder verkackt. Du hast doch längst alles verloren, also droh mir nicht, du Spast. Es ist, als wenn du gegen Bären kämpfst mit Honig auf dem Sack. Da hat Leo einen Oscar für bekommen. Und du kannst deinen Box dafür bekommen. Noch dazu umsonst. Ich hab den Vorschuss in dem Koffer grad bekommen. Und der Russe macht einen Kopfklar für die Bombe. Das ist mein Leben. Menschen fliegen zum Mond, spalten Atome. Doch manche Menschen sind einfach nur hohl. Das ist der Unterschied. Der eine reißt bei Twitter einen Witz, bei Pizza und Fritten. Der andere, da sitzt hinter Gittern. Das ist der Unterschied. Menschen werden Helden, manche verändern die Welt. Doch die meisten Menschen sind einfach beschränkt. Das ist der Unterschied. Einige von uns preisen die Kunst, reisen herum. Doch die meisten hier sind einfach nur dumm. Das ist der Unterschied. Menschen fliegen zum Mond, spalten Atome, doch manche Menschen sind einfach nur hohl. Das ist der Unterschied. Der eine reißt bei Twitter einen Witz, bei Pizza und Fritten. Der andere, da sitzt hinter Gittern, das ist der Unterschied. Menschen werden Helden, manche verändern die Welt. Doch die meisten Menschen sind einfach beschränkt. Das ist der Unterschied. Einige von uns preisen die Kunst, reisen herum. Doch die meisten hier sind einfach nur dumm. Das ist der Unterschied. What's the difference?